Der Streit um das Rundfunkprogramm war voll entbrannt, bereits im ersten Jahr seines öffentlichen Betriebs. Was sollten und was wollten denn die Hörer eigentlich hören? Eine Umfrage der Zeitschrift Der Deutsche Rundfunk brachte es an den Tag. Operetten an erster Stelle, dann Nachrichten und Zeitangaben. Schauspiel an vorletzter Stelle, nur Predigten wollten noch weniger Menschen hören. Hörspiele gab es keine. Deshalb konnte sich auch noch niemand dafür interessieren. Außer den Rundfunkzeitschriften, die begannen schon bald über eine neue Kunstform zu spekulieren, die sie Hörspiel nannten. Und damit es auch etwas gäbe, was sich zu besprechen lohne, veranstaltete die neu gegründete RRG 1927 ein Hörspielpreisausschreiben. Das Ergebnis enttäuschte die Jury. Unter den über 1000 Einsendungen konnte sie kein preiswürdiges Werk finden.